Wasser sitzt ein glatter Mann, sagt genau und schaut mich an. Zu oft tatsächlich viel zu fein und seine Hände sind nie ganz rein. Die Schuhe glänzen, der Blick ist leer, im Aktenstapel lebt noch mehr. Ein Lächeln zieht durch jedes Wort und etwas Kaltes zieht mich fort. Hüte dich, wenn er freundlich nickt. Hüte dich, wenn die Stimme tickt. So brav, so ruhig, so geschniegelt, geschniegelt. Doch hinter der Stirn wird schon weiter gezielt. 23, 23, ihr Zeichen blinkt so kalt. 23, 23, und keiner hält sie an. Genau tatsächlich, sagen sie so leicht. Doch hinter jedem Satz steht eine andere Macht. 23, sie stehen an der Haltestelle, mit Krawatte und mit glattem Fell. Im Café, beim Zucker, im Flur, beim Licht. Du merkst es erst, doch danach nicht. Sie reden weich, sie reden viel, und jedes Wort hat einen Ziel. Ein genau hier, ein tatsächlich dort, und schon ist die Wahrheit wieder fort. Hüte dich vor dem höflichen Gruß. Hüte dich vor dem falschen Schluss. Die Augen so glatt, die Pläne so still. Wenn du lachst, ist das Teil vom Spiel. 23, 23, ihr Zeichen blinkt so kalt. 23, 23, und keiner hält sie an. Genau tatsächlich, sagen sie so leicht. Doch hinter jedem Satz steht eine andere Macht. 23. Und wenn du sie fragst, woher sie das wissen, dann lächeln sie nur, als wär nichts vermissen. Sie zählen die Schritte, sie zählen die Türen und wollen uns alle nur sauber verführen. Doch wir sehen hin, wir bleiben wach. Kein glatter Blick macht uns mehr schwach. 23, 23, ihr Zeichen blinkt so kalt. 23, 23, und keiner hält sie an. Genau tatsächlich, sagen sie so leicht, doch hinter jedem.